Ihr Lieben, schon wieder ist ein Wochenende rum und wir sind wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Wir beginnen wie immer die Woche mit einer offenen Telefon-Talkshow und das heißt, das erkläre ich jetzt allen, die heute zum ersten Mal hier bei uns sind, eingeschaltet haben, dass ihr euch ganz einfach hier bei mir melden könnt, wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, über welches Thema auch immer. Meine Telefonnummer 0180 5678 111. Und die Faxnummer 0180 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht, diese Woche, Sabine, 38 Jahre alt. Hallo. Ich grüße dich, Jürgen. Hallo. Ja, Sabine. Über was unterhalten wir uns? Ich möchte dir erzählen ein bisschen über das Leben mit meinen beiden Männern. Hey, das klingt ja schon mal ziemlich scharf. Ja, ich bin... Ein schöner Anfang für diese Woche. Seit ganz vielen Jahren schon zusammen mit einem bisexuellen Mann, ja, der das auch lebt, das auch offen mir klargemacht hat, als wir uns kennenlernten. Er ist bi, ja prima, war für mich überhaupt kein Thema, weil bi heißt für mich, gut, ich habe auch die Möglichkeit, mit einem Partner des gleichen Geschlechtes eine Beziehung zu haben, mhm, und habe mir überhaupt nicht klargemacht, dass das für ihn hieß, parallel zu mir. Das dauerte dann ungefähr 5 Monate, dann hatte er offen den ersten Kontakt mit einem Mann. Ich fand das nicht ganz so witzig. Mhm. Und es geht jetzt so seit Jahren einfach hin und her. Und seit, na, 2, 3 Jahren etwa gehe ich damit relativ offen um, komme auch ganz gut klar. Und dann kam die Zeit vor 2 Jahren im Sommer und da hatte er den ersten festeren Freund. Mhm. Ich habe dann gemerkt, dass es uns dann eigentlich ganz gut geht, dass wir auch eine bessere, andere, gute Sexualität hatten, wenn, mhm, er komplett ist für sein Empfinden. Mhm. Das ging eine ganze Weile ganz schön und dann hat sich dieser Freund leider von ihm getrennt wieder und wir hatten erhebliche Schwierigkeiten und ich habe einfach auch gemerkt, wie mich das Ganze so belastet hat, mitgelebt und mitgelitten mit ihm sozusagen dann in der Zeit, kannte diesen Freund auch ganz gut, hing auch an dem. Kurze Zwischenfrage. Kurze Zwischenfrage. Ja. Warst du nicht eifersüchtig, während er dann mit dem... Aber wie seltsam. Du, es war doch dein Freund. Nee, du, das ist gar nicht seltsam, weil ich einfach gemerkt habe, dass es mir mit ihm viel, viel besser geht, mhm, wenn er da seine zweite, mhm, Seite leben kann. Okay, erzähl mal weiter. Ja, er hatte die ganzen Jahre immer gesagt, Mensch, such dir doch auch noch einen Partner. Mhm. Er ist so mein erster Sexualpartner überhaupt. Das fand ich dann so mit 36 nicht mehr so ganz witzig. Mhm. Ich habe immer das Gefühl gehabt, mir fehlt was. Das war aber nie so ein Thema. Also ich mit einem anderen Mann, nee, eigentlich nicht. Ach, er, dieser Bisexuelle, war mein überhaupt Mann deine... Mein Mann hat mir immer gesagt, ja, wie wäre das denn, du suchst dir noch einen anderen Mann. Nein, dein erster Sexualpartner war dieser bisexuelle Mann. Richtig. Das heißt, wir rechnen nochmal zurück, dann hattest du deinen ersten sexuellen Kontakt mit in welchem Alter? Mit 21. Mit 21, ja. Aha, ja. Mhm. Ja, und dann war eben diese Phase, wo er einfach sehr litt, seinen Liebeskummer hatte und ich halt mit litt und mit Liebeskummer hatte und, mhm, dann so gemerkt habe, jetzt wird es für mich Zeit, ich muss mir jetzt was suchen, mhm, und ich hatte irgendwie, ja, Lust mal zu schauen, ob das denn wirklich geht. Mhm. Und habe dann auf eine Anzeige geschrieben, eines Mannes im Prinz, weiß nicht, ob du die Zeitschrift kennst. Kennen wir alle. Ja, gut. Und hat dann sich erwartet, es antwortet jemand aus dem Ruhrgebiet, was so von mir aus 100 Kilometer, ja, weg gewesen wäre. Und dann hat witzigerweise jemand geantwortet, ganz hier aus meiner Nähe. Ja. Ja, das ist ein heterosexueller Mann. Wir haben eine Beziehung seit einem Jahr, eine, die mir sehr gut gefällt. Wir sehen uns einmal in der Woche, so 5 Stunden. Einmal in die Woche 5 Stunden. Einmal in der Woche 5 Stunden. Was macht ihr bitte in diesen 5 Stunden? Was wir in diesen 5, mhm, Stunden machen? Absolut hervorragenden Sex miteinander haben. Nur Sex, also eine reine Sexbeziehung. Ja, also ja, so kann man das inzwischen nicht mehr ganz sagen. Es ist ein bisschen geflunkert, wenn ich das so sage. Es ist eine ganz intensive Nähe da, mhm, eine ganz intensive Beziehung da. Er spürt sehr viel von mir, ich spüre sehr viel von ihm und gefällt beiden dieses Arrangement, mhm, sehr gut aus verschiedenen Gründen. So, jetzt hast du 2 Männer. Ja. Eine sehr langjährige Beziehung, ja, mit dem bisexuellen Mann. Richtig. Diese Beziehung würdest du auch eine Liebesbeziehung nennen. Ja. Du liebst diesen bisexuellen Mann sehr. Ja. Ja. Und der bisexuelle Mann hat jetzt auch nichts dagegen, dass du dich da immer wieder 5 Stunden mit dem anderen triffst und ihr Sex miteinander habt. Richtig. Mhm. Ja. Da kann er auch nicht sehr viel geben. Nee, natürlich nicht. Weil er hat so unheimlich, ja, viel Vorsprung über diese, ja, ganzen, ja, Jahre. Da habe ich noch eine Menge gut. Ja. Was würde denn passieren, wenn du dich jetzt in diesen Mann verlieben würdest, mit dem du dann nur Sex hast? Tja, das ist eine gute Frage. ich kann es dir nicht genau sagen, weil ich einfach gar nicht so ganz genau weiß, was da an Gefühlen ist. Mhm. Das geht jetzt seit einem Jahr ungefähr. Wir haben uns dann zu Anfang immer wieder gesagt, das ist doch so prima, dass wir nicht verliebt sind ineinander, weil das also eine Menge Komplikationen spart. Je inniger das wird, je intensiver das wird, je näher das wird, umso schwieriger wird das natürlich auch, sowas auszuhalten. Ich kann es dir nicht sagen, du, ich sehe dem mit Spannung entgegen. Ich weiß nicht, was werden wird. Könntest du dir sogar in den kühnsten Träumen vorstellen, dass du deinen bisexuellen langjährigen Freund für eine wirklich neue Liebesbeziehung oder wegen einer neuen Liebesbeziehung verlassen könntest? Ich glaube würdest? Nicht. Ich denke nicht, wir sind so lange zusammen und haben so viele Hochs und Tiefs miteinander durch und kennen uns so intensiv nach so vielen Jahren, machst du das nicht. Hat er Angst davor, dass du dich in diesen Heteromann, dass du dich in diesen Heteromann verliebst? Er sagt nein, ich weiß es nicht. Er hat mit dem Thema Eifersucht insofern Schwierigkeiten, dass das ist, was er seiner Ansicht nach überhaupt nicht kennt. Er kann sich ja auch wirklich nicht viel erlauben an Eifersucht, nach dem, was er dir zugemutet hat. Ne? Richtig, all die Zeit. Hat mir üppig viel zugemutet. Ist denn, ja, das kann ich mir schon denken. Und ich wundere mich auch, dass du das all die Jahre, so viele Jahre ausgehalten hast. Ist denn der Sex zwischen dir und dem bisexuellen Freund auch nach wie vor gut? Der ist auch nach wie vor gut, ja. Er ist völlig anders. Und ich habe halt schon so... Inwiefern ist er anders als jetzt zu deiner Affäre? Er ist anders insofern, als ich den Eindruck habe, dass es in dieser Beziehung immer auch eine Alternative für ihn gibt. Was heißt das? Das heißt, dass ich nie das Gefühl hatte, wie es ist, wenn mich jemand absolut, vollkommen, komplett begehrt. Ohne dass es auch, ja, so das Gefühl gibt, es gäbe da vielleicht noch was Besseres oder was anderes. Oder ja, so dieses Ich bin da und ich bin ich und außer mir ist jetzt gar nichts wichtig. Wobei ich mir das schon auf die Dauer sehr schmerzlich vorstelle, ne? Wenn man das Gefühl, wenn man mit einem Menschen zusammen ist, den man sehr liebt, aber das Gefühl nicht erfährt, wirklich begehrt zu werden von dem. Ja, schon begehrt zu werden, aber eben immer auch mit einer kleinen Alternative. Also du hast schon dann so den Eindruck, zumindest ich hatte den, ich kann nicht alles sein. Obwohl ich wiederum auch gut verstehen kann, dass man da auch Konzessionen macht, wenn man einen Menschen wirklich abgrundtief liebt. Ne? Dass man denkt, okay, das ist halt dann unsere Ebene und dann leben wir das halt so. Du, und es hat auch Vorteile, denke ich, wenn man sich nicht zu nah ist, bietet auch einfach ein Stückchen Freiheit. Also dem könnte ich das so leben, was also jetzt tue. Du fühlst dich im Moment im Prinzip ganz wohl, ne? Ich fühle mich sehr wohl. Und es wird mit offenen Karten gespielt, was ich auch sehr gut finde. Ja. Also gönne ich dir von Herzen deine beiden Männer, Sabine. Aber 5 Stunden Sex immer hintereinander, das ist ja doch mal toll. Nein, du, also es ist schon noch ein kleines bisschen anders, aber so auf 3 Stunden bringen wir es meistens. Wo trefft ihr euch denn eigentlich immer? Du, wir treffen uns bei ihm. Er lebt alleine und von daher ist das eigentlich kein großes Problem. Du lebst aber mit dem bisexuellen Mann zusammen. Ich lebe in einer Wohnung. Also das würde er dann doch nicht ertragen, wenn ihr im Schlafzimmer dazu gegangen wärt. Wir haben es schon gemacht. Ah ja. Aber eben schon so unter der Bedingung, dass er dann halt nicht im Haus ist. Ja, ist klar. Also ich halte es schon etwas auseinander. Also ein ganz ungewöhnliches Lebensmodell, aber warum nicht? Ne? Es muss ja nicht nur immer so diese Pärchenkiste laufen, ne? Diese klassische Pärchenkiste. Ne? Also mir geht es so sicherlich erheblich besser, das kann ich eindeutig sagen. Ich wünsche von Herzen, dass es so bleibt. Ich danke dir. Liebe Sabine, alles Gute. Tschüss. Tschüss. Giuseppe. Stimmt's? Hallo, Giuseppe. Ja, hallo Domian. 17. Ja. Haben wir schon mal miteinander geredet? Nee, also nicht, dass ich wüsste. Nee. Dann hatte ich einen anderen Giuseppe an der Strippe. Der Name ist ja nicht so häufig bei uns. Dein Thema. Ja, also es geht bei mir darum, also ich bin schwul und ich habe es mir persönlich vor 2,5 Jahren ungefähr zugegeben. Was sehr früh ist, alle Achtung. Ja. Ja, mit 15 lag ich noch im Quark diesbezüglich. Ja. Ja, jedenfalls, ich habe es ungefähr vor 1 Jahr meinen Eltern gesagt. Also ich habe es nicht freiwillig gesagt. Ich habe es gezwungenermaßen sagen müssen, weil ich in Hannover gewesen bin bei meinem Ex-Freund, mit dem ich 1 Jahr und 2 Monate befreundet war. Und ich komme aus Paderborn und sie haben also die Fahrkarte in meiner Jackentasche gefunden. Und meine Mutter fragte mich 4 Stunden darüber aus, wer denn wohl dieser Kai wäre, der auf dem Adressenzettel stand, was sie auch in meiner Jackentasche gefunden hat. Und ich habe dann darauf gesagt, das wäre ein guter Freund, das wäre ein guter Freund. Das hat sie dann, wie gesagt, 4 Stunden lang gefragt und ich habe sie irgendwann mal nicht ausgehalten. Dann hat sie aber schon irgendwas gewittert, vermute ich, ne? Wenn die 4 Stunden da penetrant nachgebohrt hat. Ja, also ich bin ein Mensch, der hat sehr, sehr viel Geduld, aber irgendwann mal war es dann auch vorbei. Bin ich also, wie gesagt, das erste Mal in der Küche und dann bin ich aufgestanden und habe ihr gesagt, ich sage jetzt mal zu, ich sage, wenn du es ganz genau wissen willst, dein Sohn ist schwul. Und in dem Moment, also ich muss dazu sagen, ich bin Italiener. In dem Moment ist für sie irgendwo eine ganze Welt zusammengebrochen, denke ich mal. Allein der Stolz und überhaupt Nachnamen weiterbringen durch Familie und weiß ich nicht alles. Wie hat die denn spontan reagiert? Ganz spontan? Ganz spontan. Nachdem du das ausgesprochen hattest? Ein Heulkrampf ausgebrochen. Und du, was hast du gemacht? Getröstet? Geschimpft? Ausgenommen? Ja, nee, also ich habe sie eher getröstet, kann man sagen. Nur, dass das dann wieder dazu rüberging, dass sie, ich weiß nicht, ob sie davon profitiert hat. Jedenfalls meinte sie zu mir, ich bräuchte ein anderes Ambiente. Ich müsste dann wohl für eine Zeit lang weg aus Deutschland. Und das würde ja ein gefährliches Ambiente für mich sein. Also das würde mich sehr beeinflussen, weil sie meinte, ich wäre ein sehr volubler Typ. Ein was für ein Typ? Ein sehr volubler Typ. Volubler? Also was heißt das? Beeinflussbar. Aha. Und, naja, und dann hat sie mich 3 Wochen nach Italien, haben sie mich erstmal 3 Wochen nach Italien geschickt. Zur Kur? Ja, zur Kur, aber im besten Gefallen konnten sie mir nicht tun. Ich wollte gerade sagen, Italien ist ja nicht gerade schwul, also ohne schwule Männer, ne? Und ohne die entsprechenden Reize. Nee, im besten Gefallen konnten sie mir in dem Sinne nicht tun, dass ich gesagt, also ich habe mir natürlich gleich die Szene gesucht, ne? Ja, ja. Nee, aber... Was ist der Grund eigentlich deines Anrufes? Mein Grund des Anrufes ist, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, also es ist einfach ein Chaos in den letzten Wochen und Monaten in meinem Leben, weil ich vor zwei Monaten ausgezogen bin und ich weiß nicht, also ich musste mich 1 Jahr lang mit meinem Vater brutal auseinandersetzen, also handgreiflich. Wegen der Homosexualität? Wegen der Homosexualität und wegen dem ganzen Drumherum, wegen den Freundschaften und weiß ich nicht, also es ist oft bis zum Selbstmordversuch gekommen. Also wir fassen mal kurz zusammen. Man hat dich nach Italien geschickt, da bist du in die Szene gegangen, es hat sich alles noch weiterentwickelt bei dir. Dann bist du irgendwann zurückgekommen nach Paderborn. Ja. Und da war letztendlich nur Spannung, Krieg und Nerverei. Ja, also das auf jeden Fall. Also die erste Nerverei, die war, ja, und wie ist dein Urlaub gewesen? Und daraufhin habe ich gesagt, ja, ich bin geheilt, weil mein Vater mir vorher gesagt hatte, vor dem Urlaub gesagt hatte, entweder du tust das, was ich sage, oder du kommst direkt ins Heim. Und das war irgendwo für mich ein Ding der Unmöglichkeit. Mhm. Du bist ja erst 17 Jahre alt. Ja. Klingst auch älter, aber ja. Du bist ja ausgezogen von zu Hause. Ja, vor 2 Monaten. Wohin? In eine größere Stadt? Nee, also ich bin hier noch in Paderborn und ich bin mit meiner besten Freundin zusammengezogen, die auch ein Kind hat, ja. Und wie finanzierst du alles und dich? Also alles und mich finanziere ich durch einen Aushilfsjob im Restaurant. Und also dass ich dort kellnere und das Sozialamt und das Jugendamt arbeiten zusammen. Das heißt, beim Jugendamt, weil das Jugendamt irgendwo, sag ich mal, bis zu einer bestimmten Zeit für mich zuständig ist. Und hast du eine Schulausbildung? Ich habe eine Schulausbildung als Friseur angefangen. Und das war auch schon wieder ein Punktfaktor, wo... Also eine Lehre hast du angefangen? Mit einer Lehre, ja. Ja, und hast aber auch einen Schulabschluss hast du auch? Einen Schulabschluss habe ich auch, ja. Ja. Und warum hast du die Lehre nicht weitergemacht? Weil es in Paderborn zu der Zeit noch keine weitere Möglichkeit gab, mich also als Friseurlehrling zu übernehmen. Bist du eigentlich Einzelkind? Nee, ich habe noch einen kleineren Bruder. Und heißt das jetzt eigentlich, dass du ja, verstoßen bist aus deiner Familie, von deinen Eltern? Also von meinem Vater fielen heute noch die Worte, ich habe nur einen Sohn zur Welt gebracht, und das ist Salvatore, und das war's. Das ist der jüngere Bruder? Ja. Und eine schlimmere Verletzung kann man dir eigentlich gar nicht zufügen? Nee, also es gab viele handgreifliche Auseinandersetzungen mit meinem Vater, nur was Schlimmeres zu hören. Und die Mutter arrangiert sich auch nicht mit den Tatsachen? Bitte? Die Mutter arrangiert sich auch nicht mit den Tatsachen. Ja, was soll ich sagen? Also, weiß ich nicht. Also, meine Mutter lässt sich sehr von meinem Vater beeinflussen, sagen wir es mal so. Also, ich verstehe jetzt deinen Anruf insofern, dass du im Moment so richtig Kacke am Dampfen hast und weißt gar nicht, wie es weitergehen soll. Ja, also, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie es weitergehen soll, vor allen Dingen. Also, erstmal möchte ich meinen Respekt aussprechen, dass du in deinen doch sehr jungen Jahren diesen Kampf so ausgefochten hast und so immer dabei bist, ihn auszufechten. Finde ich sehr, sehr erstaunlich und sehr gut. Also es gibt mir viele, die da den Schwanz wirklich einziehen oder überhaupt nicht anfangen, sich auszuleben oder ihr Coming Out so zu leben und darzustellen. Finde ich erstmal sehr respektabel. Wichtig finde ich jetzt erstmal, ich finde eigentlich zwei Sachen wichtig. Die Paderborner mögen es mir verzeihen. Aber es wäre, glaube ich, sehr gut, wenn du da aus der Ecke wegkämst. Ja. Und wenn du eine Lehre machst. Ja. Unbedingt. Unbedingt. Wenn du in das finanziell und weiß ich organisatorisch irgendwie möglich wäre, dass du in ein anderes Umfeld kämst und eine ordentliche Ausbildung machst, um dann auf eigene Füße zu kommen. Ja, da hast du schon recht, da gebe ich dir irgendwo recht, aber ich habe da noch eine Sache, die ich sagen wollte, und zwar, also mein Vater ist, wie gesagt, immer gegen mein Schwulsein gewesen und allem drumherum. Mhm. Aber irgendwie kamen wir mit einem Bekannten auf die Idee, einmal aus Lust und Laune mal in einen Sexshop reinzugehen und zu gucken, wie es dort abgeht. Du mit einem Bekannten? Bitte? Du mit einem Bekannten? Ich mit einem Bekannten, ja. Das war ein reiner Schwulenshop. Mhm. Und so, und irgendwann mal war es so weit, dass ich vor den Kabinen meinen Vater stehen sehen habe. Wie bitte? Ja, also das wollte ich noch hinzufügen. Also, das hättest du am Anfang also sagen müssen, das ist ja ein Hammer. Ja, nee, das ist erst vor 3 Wochen passiert, also von daher, das wollte ich dir gerade sagen. Also, das ist ja der absolute Hammer. Nachdem, du musst dir einfach vorstellen, dass ich ein Jahr lang Eltern gehabt habe, von denen ich gedacht habe, mein Gott, die haben wirklich was gegen Schwulsein, und es ist ja ein Tabuthema gewesen zu Hause, absolut. Ne? Du hast den vor einem schwulen Sexkino stehen sehen, vor einer Kabine. Und hat er dich auch gesehen? Ja, das ist ja das Gute daran. Er hat mich angeguckt, ich habe gesagt, hallo Papa, und in dem Moment höre ich nur noch, hallo, dreht sich um und geht die Treppe wieder runter. Und dann habe ich zu ihm gesagt, sag, was ist? Dreht sich um und sagt gar nichts und geht weiter. Und das war ein reines Gay-Kino? Das war ein reines Gay-Kino. Oh ja. Und trotzdem hat er heute einen solchen Satz zu dir gesagt? Trotzdem hat er heute zu mir so einen Satz gesagt. Hast du deiner Mutter das erzählt? Bitte? Nö, also das lass ich mal beiseite, weil ich denke mir irgendwo, also ich bin überhaupt nicht irgendwie ein schadensfroher Mensch, weißt du, es kommt einfach vielleicht, so weit. Weißt du, vielleicht würde das aber auch seine Haltung erklären. Das sind die Schlimmsten, oftmals die Schlimmsten, die dem Schwulsein so negativ gegenüberstehen, sind es eben selbst, weil sie sich selbst nicht akzeptieren oder haben große schwule Anteile auch in sich. Ja, das ist es, weil sie selber irgendwo die Angst haben, sich selber irgendwie zu erwischen, also sich selber zu entdecken, wie sie wirklich sind, ne? Und hey, nicht wieder kommen. Aber das ist ein Knaller, aber hallo. Weißt du, Domian, aber es geht nicht so darum, es sind halt alles viele Sachen drumherum, die in letzter Zeit überhaupt nicht bei mir klappen, also auch irgendwie mit meinem Ex-Freund und weißt du, und es ist so, also auch damals 97 in die Drogenszene gefallen und so, und ich bin jetzt mittlerweile wieder raus seit einem Jahr. Giuseppe, die vielen Einzelheiten, die können wir natürlich jetzt im Rahmen hier des Leichtgesprächs nicht lösen. Ich habe dir gerade so meine Meinung gesagt, was so die grundsätzlichen Dinge angeht. Ein Ortswechsel, eine Ausbildung. Ja. Wenn du über das eine oder andere Problem gerne reden möchtest, kann ich dir anbieten, dass du mit einer Psychologin noch ein bisschen sprichst. Möchtest du das? Ja, vielleicht mal später oder so. Also ich weiß nicht, oder kann ich... es geht so, dass sie dich gleich zurückruft. Dann würdest du jetzt auflegen. Ja, klar. Ja? Also da hätte ich nichts gegen. Okay. Okay, du dann kriegst weiter dir, gut auf die Reihe. Mich äußern durfte. Ja. Alles Gute. Danke dir für deine Ratschläge und ich wünsche dir noch alles Gute für deine Sendung. Danke. Tschüss, okay. Tschüss. Ja, ciao. 1.19 Uhr. Und wer ist jetzt dran? Jetzt ist Udo dran. Udo ist 28. Hallo. Ja, Namen Domian, sehr schönen guten Morgen. Eine super Sendung hast du, musst du direkt mal vorweg sagen. Danke. Ja, ich gucke das regelmäßig. Echt? Ja, jede Nacht. Morgens früh um 6 Uhr klingelt dann immer der Wecker. Hey, hey, hey. Ja, aber ist ja egal. Auf jeden Fall hat mich bedrückt, ich kann einfach so, ich bin seit 7 Jahren mit einer Frau zusammen. Und ich habe schon mit Briefen versucht, ihren Heiratsantrag zu machen. Und sie glaubt das eventuell nicht ganz so im Richtigen, dass ich darüber den Heiratsantrag komme, ne? Hä? Habe ich nicht verstanden. Also ich habe den Heiratsantrag gemacht, dass ich sie heiraten will, nur sie schmettert das irgendwie wieder ab. Und jetzt soll ich das doch einfach mal über diesen Weg versuchen, weil sie guckt halt immer... sie schmettert es ab? Ich habe es nicht akustisch nicht verstanden. Du bist, aber nochmal, um die Grundfacts zu klären, du bist 7 Jahre mit dieser Frau zusammen. Richtig. Also ihr seid 7 Jahre ein Paar, ihr wohnt aber nicht zusammen. Jein, halbwegs. Halbwegs. Also wir haben noch getrennte Wohnungen. Und warum hast du ihr immer geschrieben? Ja, weil ich immer so, ich sag mal, so ein bisschen mündlich ist, das doch ein bisschen, wie sagt man, schwer, das einem so zu sagen. Aber du hast es dennoch mündlich mal gesagt. Really. Ja, klar, auf jeden Fall. Mhm. Und sie meint dann immer, das wäre dann so nur ein bisschen Spaß von mir, ne? Ja. Und heute Nacht schaut sie zu. Sie guckt, die ist bei einer Freundin, sie guckt dazu. Wie heißt sie denn mit Vornamen? Silvia. Silvia, ja. Silvia, die Freundin von Udo. Weiß sie, dass du heute anrufst? Sie weiß es nicht, nein. Nein, das war ja auch Zufall, dass du durchgekommen bist. Ja, ja. Also Silvia! Sie wird wahrscheinlich ganz aufgeregt jetzt auf dem Sofa ihrer Freundin hin und her rutschen. Ja, also die wird bestimmt jetzt also... Udo ist am Telefon. Die wird also das Bild, ich möchte da jetzt gerne Maus spielen. Ich würde auch gerne jetzt mal durch die Kamera da in das Wohnzimmer schauen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir lieber vorstellen. Silvia, jetzt sei mal ganz gefasst und setz dich hin. Atme mal tief durch. Ich glaube, der Udo hat ja jetzt etwas ganz Gewichtiges zu sagen. Udo, du hast das Wort. Ja, hallo Schatz. Ich habe dir das schon mehrmals in Briefen geschrieben, dass ich dich gerne zu meiner angetrauten Ehefrau machen möchte. Und es ist auch wirklich mein Ernst. Ich habe sieben schöne Jahre mit dir erlebt. Es ist, wie sagt man immer, es gibt das verflixte Jahr. Aber wir haben es seit dem 21. Januar überstanden. Und es gibt nur noch eins für mich und das bist du. Und ich hoffe, dass du auf diesem Weg vielleicht, wenn du morgen irgendwann nach Hause kommst, dass du es heute Abend hörst oder diese Nacht hörst, vielleicht dann morgen dann eine positive Antwort von dir erlebe. Silvia, also da kannst du eigentlich nicht mehr widerstehen. Wer das so nett sagt, da muss einfach jetzt Silvia, da musst du Ja sagen. Ich glaube, heute Nacht wird sie dich noch anrufen. Bestimmt. Bestimmt, gleich jetzt nach unserem Gespräch. Vielleicht. Ja, Udo, wir drücken die Nation, drückt dir natürlich jetzt die Daumen. Ja, das wünsche ich dir. Das wünsche ich mir auch und ganz im Herzen. Ne? Aber dann habe ich noch mal kurz eine Frage. Ja. Ich gucke jeden Abend deine Sendung. Mhm. Deine grüne Flasche Wasser, die interessiert mich herzlich. Ja, die ist ganz, was wird ganz die, Simples. Wird die immer voller oder bleibt die immer gleich? Oder, das ist eine Zauberflasche, die wird nicht voller und nicht leerer. Trinkst du denn auch ehrlich draus? 58%igen russischen Wodka. Also ist ja, klar, ja, ne? Das war mir klar, weil die Flasche fasziniert mich. Ich habe mir gedacht, die Flasche, wenn ich durchkomme, werde ich dich danach fragen. Und also zwischendurch brauche ich mal so einen harten Schluck. Klar, ja, ne? Das war mir klar. Ne? Wie ist das mit einem Autogramm von dir? Ja, wir rufen dich gleich nochmal an wegen deiner Adresse. Leg mal auf. Ja. Und wir drücken die Daumen. Und wenn es geklappt hat, schreib uns doch mal bitte. Also ja. Vielleicht komme ich schon mal durch. Ruf nochmal an. Alles klar. Udo, tschüss. Okay, ciao Domian. Tschüss. Katja, 23 Jahre alt. Ja, hallo? Katja, guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen. Dein Thema? Mein Thema ist Missbrauch. Mhm. Und zwar bin ich selber missbraucht worden. Mhm. Über einen ziemlich langen Zeitraum. Und ich bin Pflegekind. Und in der Familie sind noch andere Pflegekinder missbraucht worden. Die dann aber ins Heim gekommen sind. Wie viele Jahre bist du missbraucht worden? 9 Jahre. Und in welchem Alter hat das stattgefunden? Also bewusst ab 8. Und unter Druck gesetzt oder gesagt worden ist mir ehrlich, dass es eigentlich schon viel eher stattgefunden hätte. Mhm. Erzähl mal weiter. Und jetzt gerade ein bisschen stocken. Weil, ja, es ist halt ein ziemlich sensibles Thema auch. Mhm. Und ich habe dazu auch schon Therapie gemacht. Das Hauptproblem bin eigentlich noch nicht mal ich, sondern das Hauptproblem ist meine Nichte. Deine Nichte? Ja, und zwar haben meine Pflegeeltern ein Haus und haben auch ein richtiges Kind, die ist älter und hat auch jetzt selber halt eine Tochter. Und sie glaubt mir nicht, dass das vorgefallen ist, was vorgefallen ist. Und wer glaubt das nicht? Meine Pflegeschwester. Die Pflegeschwester, mhm. Ja, und jetzt wohnt dieses Kind dort im Haus und geht halt auch mal runter zu den Großeltern. Und ist halt jetzt mittlerweile 3 und in einem Alter, wo... Also zur Klärung, die Großeltern, der Großvater ist der Mann, der dich missbraucht hat. Genau. Mhm. Und ja. Das heißt, dieser Mann ist nie angezeigt worden? Nein. Warum hast du ihn nicht angezeigt? Ja, weil ich mich nicht getraut habe. Ich bin halt sehr autoritär erzogen worden. Mhm. Und das Jugendamt hat mir nicht geglaubt. Ach, du hast es da schon gesagt. Ja, und zwar kam das aus einer Situation heraus, dass der Pflegemutter was komisch vorkam und sie sagte dann, ja, was ist da los? Und ich sagte, nee, ich kann dir nichts sagen. Er hat gesagt, ich komme ins Heim. Die anderen beiden Kinder sind auch ins Heim gekommen. Und ich habe mich halt nicht mehr getraut, richtig aussagekräftig was zu sagen. Ich wollte halt auch nicht ins Heim. Sag mal, du sagst, der Pflegemutter, also der Frau von diesem Mann, ist etwas komisch vorgekommen? Ja. Sie hat dann halt selber auch gesagt, dass sie sowas machen müssten. Und er hat dann gesagt, er wird das nie wieder tun. Das Jugendamt hat sie weiter nicht für ernst genommen. Moment mal, eins nach dem anderen. Das Jugendamt hat dich nicht für ernst genommen und die Frau nicht für ernst genommen? Und die beiden Kinder vorher auch nicht. Also die Ehefrau dieses Mannes hat das beim Jugendamt ausgesagt? Ich weiß nicht mehr genau, was sie selber gesagt hatten und dass da was vorgefallen ist oder ob sie auch gleich mehr ins Detail gegangen ist. Ich weiß nur, es ist nichts unternommen worden. Seit ich da geblieben, bis ich 17 war. Das ist so lange her, dass das damals schon kundgetan wurde? Ja. Das kann man ja echt gar nicht glauben. Das ist ja... Also ja, die Behörden sind informiert worden quasi von drei Seiten. Von dir, von deinen Pflegegeschwistern, ja, oder Stiefgeschwistern und von der Ehefrau des mutmaßlichen Täters. Genau. Und die Behörden haben nicht reagiert? Nein. Das ist so, dass als ich das Gespräch mit dem Sachbearbeiter hatte, hat nach der Schule stattgefunden, also beiden alleine. Wie alt warst du da? 14, das 14. erste Mal. Von 9 Jahren. Und da ist mir sogar von dem Sachbearbeiter gesagt worden, dass die beiden anderen das auch gesagt hätten. Und ob ich das wüsste, das wusste ich damals noch nicht. Ich wusste nur, dass sie halt sich komisch verhalten hatten. Das heißt, sie haben aus dem Fenster gepinkelt nachts, haben im Zimmer den Kot hinterlassen. Heute ist mir das klar, weil sie sich nicht aufs Klo getraut haben. Sag mal, Katja, hast du Kontakt noch zu den anderen beiden? Nein, ich weiß nur, dass die eine heute anschaffen geht. Das habe ich durch einen Zufall erfahren. Könntest du den Kontakt finden, wenn du ihn haben würdest wollen? Nein, weil die beiden, ich habe es schon probiert, weder übers Internet noch so irgendwie über Auskunft erfragbar sind. Ich habe die einen letztens im Fernsehen gesehen. Im Fernsehen? In einer Talkshow bei Hans Meiser. Das ging wohl auch um Prostitution. Ich glaube, dass sie es war. Ja, mehr weiß ich auch nicht. Dann könntest du zum Beispiel an die Kollegen von RTL einen Brief schreiben. Und die könnten, die haben die Adresse, ja, die könnten den Brief ja weiterleiten. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob es war. Das weiß ich noch genau, das genaue Datum, das ist jetzt schon länger her. Aber jetzt haben wir das Hauptproblem, was ich im Moment habe, ist halt das Kind, was da ist. Und auch das Kind von den Mietern, weil es gibt immer irgendwelche Druckmittel. Das ist nicht unbedingt nur das Heim. Kann auch sein, dass man damit droht, dass die Wohnung von den Eltern weggenommen wird oder sonst irgendwas. Und ich sehe da einfach eine Gefahr und ich weiß nicht, was ich machen soll. Warum wendest du dich jetzt nicht an die Polizei? Wie wahrscheinlich ist das, was die mir jetzt glauben? Naja, aber... Da kommen die Fragen, die sind altbekannt. Warum erst jetzt? Warum nicht vorher? Ja, du warst ja... Du hast es ja... ein ärztliches Attest, was irgendwie konkret was aussagen könnte. Das hast du. Ja, es ist aus einer Verletzung an einer Dammstelle. Aber das ist auch alles und die Aussage, die ich damals beim Arzt gemacht habe, war eine andere. Also Katja, ich muss und will dich unbedingt ermutigen, dieses an die Polizeibehörden zu geben. Was soll ich denn machen? Dann wendet meine Schwester sich ganz von mir ab und ich kann das Kind nicht mehr sehen. Und es ist eigentlich bisher immer so die super tolle Familie gewesen. Ich habe das vor ein paar Monaten noch nicht mal mit meiner Hausärztin drüber gesprochen. Aber letztendlich muss deine Schwester dir doch dankbar sein, wenn dieses dann an den Tag kommt und ein Riegel vor eventuelle neue Straftaten geschoben wird. Aber was ist, wenn sie mir nicht glaubt, wenn da nichts draus wird? Statt dass sie ihm misstrauischer gegenüber wird, das mehr zusammenschweißt und ich noch mehr das schwarze Schaf bin und mir immer noch keiner glaubt. Aber dann hast du zumindest alles getan, was in deiner Macht steht. Und ich würde dir, ich weiß auch, dass das ein sehr schwieriges Unterfangen ist und dass man da alleine vielleicht überfordert ist und du hast sehr viel Angst. Ich würde dir dringend raten, dich an eine entsprechende Beratungsstelle zu wenden oder an das Jugendamt. Aber an wen man ja, sich... Ja, das Jugendamt. Ich weiß, da hast du nur schlechte Erfahrungen gemacht. An wen du dich am besten wendest, das wird dir gleich meine Psychologin genau erklären können, sagen können. Ich finde, dass ganz dringend etwas unternommen werden muss, um noch zusätzliches Unheil, es ist schon genug passiert, vielleicht verhindern zu können. Und wenn die Behörden erstmal eingeschaltet sind und ich gehe mal nur sehr davon aus, dass man der Sache ernsthaft nachgeht, ist es vielleicht für die Leute auch einfacher oder auch möglich, an deine beiden Geschwister zu kommen und da die Aussagen dann auch einzuholen. Ja, aber ich sag mal so, ich habe nach der Geschichte, ich habe eine Therapie angefangen, ich habe die gemacht. Ich bin zum Jugendamt hin und habe zumindest mit einer der Sachbearbeiterinnen... Moment, hast du in der Therapie darüber gesprochen? Weniger. Das heißt weniger, ja? Es ging eigentlich mehr um mich in dem Fall. Es ging nicht um dich? Bitte? Es ging nicht um dich in der Therapie? Mehr um mich als jetzt um meine Nichte. Nein, aber es ging... Nein, meine Frage ist, ob du in der Therapie über deinen sexuellen Missbrauch gesprochen hast. Das ja. Deshalb habe ich sehr angefangen, weil ich damit nicht mehr klargekommen bin. Das hat mir auch viel gegeben und es hat mich auch schon gestärkt. Weil ich halt so von der Familie jetzt keine Stütze erwarten konnte. Aber, ja, wie gesagt, es ist halt so, dass mir nach wie vor nicht geglaubt worden ist beim Jugendamt. Selbst obwohl ich konkrete Aussagen gemacht habe. Obwohl ich jetzt Jahre später sage, hallo, das ist passiert. Es ist so, dass mir gesagt wird, ja, das war nicht konkret genug, was du da gesagt hast. Das ist dein Problem. Sieh zu, wie du damit fertig wirst. Ich höre mir das zwar gerne an, irgendwie, um an, weiß ich nicht, vielleicht das Schuldgefühl irgendwie, ne, gute zu. Also Katja, wenn das so stimmt, was du gerade erzählt hast, ist das ein unglaublicher Skandal. Nein, so kann man nicht urteilen. Die Jugendämter sind mittlerweile sehr aufmerksam, sehr sensibel, was dieses Thema angeht. Und da gibt es genügend Fälle, wo den Leuten dann auch geholfen wurde oder wo ein Stein ins Rollen gekommen ist. Ich habe zwei andere Pflegekinder in derselben Therapiegruppe gehabt. Zwei andere. Und es ist für mich unglaublich irgendwie. Ich habe irgendwie fast das Gefühl, dass es gang und gäbe ist. Das Mädchen, was noch mit mir da war, die von ihrem Bruder missbraucht worden, hat hier keiner geglaubt, von ihrem Pflegebruder. Pass auf, Katja, wir machen jetzt Folgendes. Du wirst gleich von meiner Psychologin, der Elke, nochmal angerufen. Dann bekommst du eine richtige, detaillierte Beratung, an welche Stellen, seriöse und ernsthafte Stellen, du dich jetzt wenden kannst oder auch an welche Beratungsgruppen oder Vereine. Und dann berätst du mit der Elke auch nochmal die einzelnen Schritte. Ich finde es sehr wichtig, dass etwas unternommen werden muss. Du musst es letztendlich entscheiden. Aber ich finde, es ist dringend notwendig. Sollen wir es so machen, dass du jetzt auflegst und die Elke dich gleich nochmal anruft? Okay. Ja? Danke. Okay, Katja. Okay. Tschüss. Jetzt haben wir 1.33 Uhr und 30 Sekunden und wir machen eine kleine Pause. Und 40 Sekunden, hier ist Radio 1 Live, das ist wieder im Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht könnt ihr ganz einfach bei mir anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt, über was auch immer. Meine Telefonnummer 0180-5678-111. Jetzt begrüße ich ganz herzlich Rolf, 53, und auch eine Renate, Die ist da irgendwie in der Nähe, 37. Ja, hallo Domian. Erstmal den Rolf, hallo. Hier ist der Rolf. Ja. Ich habe Scheiße gebaut. Was hast du gemacht? Ich habe für 81 Pfennig Telefonnummern angerufen, aber ohne Telefonsex. Mhm. Und habe mit denen fast 8 Stunden lang telefoniert, fast über 700 Mark. Also es war so eine 090er Nummer? Nein, 081er und so ein Scheiß da. Und was hast du mit denen geredet so lange? Ja, normal irgendwie. Ich fühlte mich einsam. Ich hatte ein bisschen Stress mit meiner Frau. Ich habe eine Woche lang gesoffen. Mhm. Ich bin seit 3 Jahren geschieden. Wir mussten uns scheiden lassen wegen dem Sozialamt. Mhm. Weil ich bin Frührentner, sonst kriegt sie kein Geld. Mhm. Das wird hier angerechnet und dann hang ich auf die Schnauze. So, dann haben wir uns scheiden lassen. Ich habe mir jetzt eine eigene Woche. Ich war 2 Jahre auf der Platte, also auf der Straße. Mhm. Und habe auf der Straße gelebt und habe ich gesagt, jetzt geht's nicht mehr so weiter. Und da sagte meine Frau auch, so wie du aussiehst, geht's nicht mehr. Da habe ich mir eine eigene Wohnung besorgt. Mhm. So, und jetzt habe ich eine eigene Wohnung. Und dann, ja, dann ging die Scheiße los. Dann fühlte ich mich einsam, weil ich einen gesoffen habe. Mhm. Und dann eine Woche lang, ich muss dazugeben, ich bin Alkoholiker. Mhm. Ich rede ganz offen und ehrlich. Ja. Ich bin Alkoholiker. So, und dann las ich in der Zeitung, für 81 Pfennig kriegen Sie sofort Kontakt mit Frauen aus Ihrer Umgebung. Mhm. So, und dann habe ich da angerufen. Und dann habe ich da angerufen und dann, ja, dann habe ich fast 8 Stunden telefoniert. Ich rechne so zwischen 700 und 800 Mark, habe ich verballert. Mhm. So. Und dann kam meine Frau plötzlich hier. Sie hat einen Schlüssel von meiner Wohnung, weil ich herzkrank bin. Deine geschiedene Frau, ne? Ja, meine geschiedene mhm. Frau. Aber wir sind, ja, geschieden vorm Gesetz. Aha. Und das ist Renate, die ich gerade schon angekündigt habe. Ja. Mhm. Ich bin hier. Ja, ich höre schon. So, und dann, ja, dann habe ich Scheiße gebaut. Dann kam sie plötzlich hier rein. Und was hast du gemacht? Sie hat das gespürt, sie hat es nicht gemerkt. Mhm. Und dann kam sie plötzlich hier rein und ich sag, da sagte sie, gib mir mal dein Telefon. Und dann habe ich ihr das Telefon gegeben, aber erst unter sanfter Androhung der Gewalt. Sie hat mich nicht geschlagen, sondern sie hat einfach nur gesagt, gib mir das scheiß Telefon her. Mhm. Ich will mal wissen, wen du angerufen hast. Und dann hat sie da angerufen, ja, und dann hat sie gewusst, wo ich angerufen habe. Mhm. Und dann war ich natürlich am Arsch. Und dann habe ich fühle mich wie ein Schwein. Mhm. Ich fühle mich wie ein Schwein. Warum eigentlich? Weil ich Scheiße gebaut habe, weil was ich das normalerweise für... nicht nötig habe. Meine Frau ist 16 Jahre jünger wie ich. Aber es ist doch gar nicht, wie du sagst, es war doch gar keine Sexgeschichte. Nein, es ist keine Sexgeschichte, aber meine Frau glaubt das. Und deswegen rede ich auch öffentlich im Fernsehen darüber, dass ich keine Sexgeschichte hatte. Aha, also, du stehst im Verdacht, dass du für 800 Mark Telefonsex gemacht hast, um es klar zu sagen. Ja. Ja, das stimmt auch. Wenn, jetzt gib mir mal die Renate eben, Rolf. Ja, hallo. Renate, du hast gehört, was er gerade gesagt hat. Ja. Und ich habe gehört, was du im Hintergrund gerufen hast. Du glaubst ihm nicht. Nein. Was glaubst du denn genau, was da abgegangen ist? Ich kann mir das vorstellen, nochmal, dass er die 190er-Nummern angerufen hat. Er hat das auch in der Zeitung rausgeholt hier. Wenn ich das ganz deutlich sagen kann, dann ruft mich an und dann stelle ich dir an vor und diese Dinger da. Wobei er gerade gesagt hat, es war keine 190er-Nummer, sondern eine... Null. Also wenn ich an einer Nacht da mal 700 Mark oder 800 Mark vertelefoniere, da kann es ja nur sowas sein. Gerade war es noch eine Woche. Also in einer Woche hat er das vertelefoniert. Naja, wenn er das so meint, dann wird das große Stunden sein. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ne, mir tut das wahnsinnig weh und ich habe kein Vertrauen mehr. Also ich kann in meiner Telefonrechnung genau sehen, welche Nummern ich angerufen habe. Das kannst du doch nun auch nachkontrollieren, welche Art von Nummer das war. Nein, das kann ich eben nicht kontrollieren, weil das Telefon auf jemand anders läuft. Aber so clever war er nämlich auch. Mhm. Also so. Ich komme da nicht dran. Ja. Nun, egal was da jetzt gelaufen ist, Renate. Ich finde ja schon mal bemerkenswert, dass der Rolf so in die Offensive geht und sagt, ich habe Scheiße gebaut. Und ihm das ja offensichtlich auch leid tut, was da gelaufen ist. Jetzt erstmal egal, ob er den Telefonsex hat oder nicht, ist auch egal. Kannst du ihm das ja nicht nachsehen und sagen, okay... Doch, nein, ja, Logo, ich meine, wir sind geschieden, er kann ja machen, was er will, mhm. aber es war vor 2 Jahren, war er da und er hatte da mit einer Domina ein Verhältnis gehabt, ich bin schwer asthmakrank, da war ich im Krankenhaus, Heiligabend, mhm. und dann hat er mir fest versprochen, er wird das nie wieder tun mit so einer Frau und das und jetzt macht er diese Scheiße wieder und damit komme ich nicht klar. Ihr seid geschieden, warum eigentlich? Warum? Das ging praktisch immer, weil wir nur von 300 Mark im Monat leben konnten. Und dann haben wir uns geschieden. Also er hatte sein eigenes Geld dann wieder und mhm. ich meins. Also es hat mit euren Gefühlen nichts zu tun, diese Scheidung. Nein, ich liebe meinen Mann. Du liebst ihn? Ja. Ich habe mein Kind hier, meine 13-jährige Tochter, und die leidet da auch mit drunter, wenn sie immer Mama traurig sieht. Und ne? Der Rolf hat gerade aus dem Hintergrund gerufen, ich liebe die Renate auch. Ja. Ne, hat er gerade gesagt. Aber, ja, da stehe ich auch zu. Ich komme da nicht mehr klar. Er braucht ja jetzt unten nur wieder hinzugehen und wieder in die Zeitung zu holen und immer wieder diese... Ich fahre dieses Telefon ab. Renate, ja. Weißt du, was ich viel, viel problematischer finde? Das ist Kikifax, diese Geschichte mit dem Telefonsex. Schwamm drüber. Weißt du, was viel wichtiger ist? Der Rolf hat zu mir gesagt, er ist Alkoholiker. Das ist wichtig, dass er das in den Griff kriegt, dass da einen Entzug macht, dass da was passiert. Das habe ich schon alles versucht, aber er macht es nicht. Gib ihn mir mal nochmal. Gib's mir nochmal? Hallo, ich bin wieder da. Rolf, ich habe gerade gesagt, ich weiß nicht, ob du es mitgehört hast. Ja, ich habe mitgehört. Das finde ich das Hauptproblem, nicht diese Telefongeschichte da. Du bist Alkoholiker, wie viele Jahre schon? Ich zum Entzug gehe, bin ich innerhalb von 3 Wochen tot, weil ich habe einen Herzinfarkt hinter mir und ich bin Frührentner, weil ich habe mich tot malocht. Mhm. So, und jetzt bist du auf dem besten Wege dabei, dich tot zu saufen. Ja, jetzt, ja. Ne? Ich hab schon eine Fettleber und ich kriege auch irgendwann eine Leber zu Hause. Aber ich möchte jetzt irgendwie das noch klarstellen. Ich würde nicht vor einem öffentlichen Publikum, das sind ja nicht nur 100, das sind ja auch ein paar Millionen, eure Sendung. So, und ich, in Hannover kann man sowas auch erkennen. Aber er soll mir bitte helfen, ey. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll mit dir, ey. Also, ihr Lieben, ich merke schon, dass du gar nicht über deinen Alkoholkram reden möchtest. Doch, ich rede darüber. Ja, aber dir geht es jetzt darum, ich meine, wir können jetzt nicht mehr machen. Ich finde, du hast eine Entschuldigung der Renate angeboten. Ja. Ich finde es eigentlich okay, wenn die Renate diese Entschuldigung annehmen würde, um auch den Frieden wiederherzustellen. Du hast dich dazu bekannt und dir tut es leid und du schüttest ja noch Asche auf dein Haupt und sagst, du müsstest natürlich auch Renate jetzt auch in aller Öffentlichkeit... Ja, sonst hätte ich es ja nicht Nein, getan. Du müsstest jetzt Renate in aller Öffentlichkeit auch versprechen, dass das nie wieder vorkommt. Das musst du auch machen. Nie wieder vor. Das verspreche ich auf das Augenlicht ihrer Katze. Und ihre Katze liebt sie mehr wie mich. Ich meine, das ist natürlich ein Wort. Renate, kannst du dich damit zufrieden geben? Ich habe sie nicht verstanden. Ja, ein bisschen. Natürlich. Ein bisschen. Ich meine, mehr können wir jetzt nicht machen. Er hat öffentlich sich entschuldigt und er hat öffentlich gesagt, dass er so etwas nicht wieder machen will. Ich fühle mich wie ein Schwein. Ja. Und ich finde, du würdest dich noch viel besser fühlen, Rolf, wenn du unter ärztlicher Betreuung endlich was an deinem Leben verändern würdest. Nämlich an deiner Sucht. Ja, ich werde mit meinem Arzt reden. Ja. Bis dahin. Unbedingt. Okay. Toi, toi, toi. Euch beiden. Ja, danke schön. Alles Gute. Tschüss. Okay. Tschüss. Jetzt geht's weiter mit Sabine. Und Sabine ist 42. Ja, hallo Domian. Sabine, schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Also, wenn ich diese Probleme höre, dann glaube ich fast, dass meins überhaupt gar keins ist. Ach, das sag mal nicht. Also, es ist so, ich bin 42, habe 3 Kinder, bin 24 Jahre verheiratet und habe seit 6 Jahren ein Verhältnis zu unserem Nachbarn. Mhm. Seit 6 Jahren? Ja. Ich gehe mal davon aus, ein ganz geheimes Verhältnis. Ja. Mhm. Es weiß niemand... Doch ein paar Freundinnen, also eine meiner Freundinnen, die kennt ihn auch, wir waren schon mal zusammen essen. Mhm. Verkehren diese beiden Nachbarsfamilien, also du mit der anderen, ihr mit der anderen Familie auch ganz offiziell? Ja, aber selten. Mhm. Weil du kennst die Frau natürlich auch gut. Ja. Mhm. Und wie lebt ihr diese Affäre, wie trefft ihr euch, wo zum Beispiel? Ja, das ist eigentlich nicht schwer, es ist zwar nicht sehr oft. Aber es gibt eben halt Situationen, da wir sehr eng zusammen wohnen, dass er eben halt auch öfter zu mir kommen kann, weil mein Mann eben halt beruflich viel unterwegs ist. Das geht seit 6 Jahren so. Wie ist denn deine Beziehung zu deinem Mann? Ja, das ist eben halt jetzt das Problem. Also, sagen wir mal so, das engere Verhältnis ist eigentlich schon seit 12 Jahren. Es hat 6 Jahre gedauert. Sagen wir mal, wir haben 6 Jahre telefoniert. Moment, wie meinst du das engere Verhältnis? Mit dem Nachbarn? Ja. Ach so. Wir haben dann telefoniert und haben dann einfach festgestellt, dass uns beiden etwas fehlt. Seit 12 Jahren, das ist ja schon Wahnsinn. Ja, und seit 6 Jahren eine richtige Affäre. Ja. Mit allem drum und dran. Ja. Meine Frage war, was für ein Verhältnis du zu deinem Mann hast? Ja, das ist eben halt jetzt das Problem. Mein Mann ist mittlerweile der Meinung, dass unsere Ehe eben halt nicht mehr nichts mehr ist. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich habe auch nichts dazu getan, um es besser zu machen. Du hast es so laufen lassen. Ich habe es so laufen lassen. Mein Mann ist beruflich viel unterwegs und es gibt Situationen, wo er meint, ich könnte zu ihm kommen und dann bei ihm bleiben, was ich aber heute nicht mehr mache. Das habe ich bis vor 6 Jahren habe ich das getan. Mhm. Liebst du deinen Mann denn noch? Ich sag mal so, er ist kein schlechter Mann und ich glaube, er liebt mich. Aber das Gefühl ist nicht mehr für ihn da. Mhm. Schlaft ihr noch miteinander? Selten. Mhm. Er ist eben halt auch selten zu Hause. Mhm. Wenn ihr miteinander schlaft, wie ist das dann für dich? Tja, wie ist es für mich? Ich lasse es. Bitte? Ich lasse ihn. Du lässt ihn. Mhm. Ja. Bist dann auch mit den Gedanken eher bei deinem Freund? Ja. Mhm. Und jetzt ist es eben halt so, dass auch dieser Freund, dass er mittlerweile davon ausgeht, ich muss sagen, er kann sich auch nicht scheiden lassen. Das weiß ich, das wusste ich immer. Es war auch nie ein Thema zwischen uns. Warum kann er sich nicht scheiden lassen? Es hat verschiedene Gründe. Mhm. Wie ist denn das Verhältnis zwischen ihm und seiner Frau? Ist das auch so ähnlich wie bei euch? Schlimmer noch. Schlimmer noch? Schlimmer noch, ja. Ich würde jetzt natürlich gerne wissen, welche Gründe das sind, verstehe aber auch deine Zurückhaltung, weil du dich vielleicht damit verraten könntest. Ja, das Problem ist also, dass er und seine Frau, dass sexuell da eben halt so gut wie gar nichts läuft. Vielleicht mal im Urlaub oder so. Das klingt alles ziemlich traurig, die ganze Situation und sehr verfahren. Ja, und ich bin im Moment in so einem tiefen Loch, dass ich einfach nicht mehr weiß, also meine Freundin rät mir, mich von beiden zu trennen. Nur, ich meine, das Verhältnis, das ich habe seit 6 Jahren, wir haben es beide öfter versucht, uns voneinander zu trennen. Er sowohl als auch ich und sind eigentlich immer wieder zusammengekommen. Sabine, was spricht denn dagegen, dass du zumindest deine Ehe beendest? Und erstmal habe ich 3 Kinder. Wie alt sind die? Ja gut, die sind eigentlich alle erwachsen. Es lebt auch nur noch ein Kind zu Hause. Also das ist eigentlich kein Grund mehr. Das ist nicht der Grund. Könntest du ich habe auch irgendwo ein bisschen so das Gefühl, dass mein Mann das nicht verdient hat. Aber hat er das verdient, was du jetzt mit ihm machst? Sicher nicht. Dazu muss ich sagen, dass es gibt Situationen im Leben oder in meinem Leben, wo ich eben halt auch öfter an der Beziehung zu meinem Mann zweifeln musste. Nicht nur, dass er ging. Ich weiß, dass er öfter mal fremdgegangen ist. Wo er dann früher eigentlich auch keinen Hehl rausgemacht hat. Und ich weiß, ich sag mal jetzt, es gab eine Situation, wo ich, sagen wir mal, er hat was erfahren und ich habe eigentlich erwartet, dass er dann morgens da ist, obwohl er hätte kommen können und er kam dann erst am Nachmittag. Ich will jetzt nicht sagen, was es war, weil man das sonst vielleicht herausfinden könnte. Ja. Sabine, du sagtest gerade, das sind immer so Antworten, die man so oft hört. Ich habe das Gefühl, dass er das nicht verdient hat. Nein, er hat es ganz sicher nicht. Nee, aber mach dir mal doch klar, wie sehr du ihn betrügst. Ja, aber Domian, ist halt etwas, was mir fehlt. Er kann es mir nicht geben und er gibt es mir auch. Deswegen, warum, das muss man immer in solchen Situationen fragen, warum nicht so viel Zivilcourage aufbringen und dann den ehrlichen, klaren Weg gehen? Dann würdest du deinem Mann auch nochmal letztendlich eine neue Chance für ein neues Leben geben, dir eine neue Chance, und du hättest kein schlechtes Gewissen mehr. Das ist doch grauenhaft. Diese Heimlichkeiten, dieses Tricksen, diese ständige Angst in diesem Doppelleben. Letztendlich wäre es für alle Beteiligten die richtige Lösung, wenn auch am Anfang eine sehr schmerzhafte Lösung. Ich glaube, das kratzt auch sehr an deiner Selbstachtung, diese Situation, in die du dich da reingebracht hast. Du kannst ja gar nicht mehr mit erhobenem Haupt durch die Welt gehen, ins Leben gehen. Ja, das ist ja das Problem. Ich fühle mich so in so einem tiefen Loch. Ja, aber du hast die Chance, du kannst es ändern. Nur du. Für dich. Und wenn du darüber nachdenkst, ich meine, es ist immer schlimm, wenn man lange verheiratet war, lange mit einem Partner zusammen war und trennt sich dann. Es gibt tausend Sachen zu bedenken und ich verstehe auch die Angst, die man hat. Aber es ist der richtige Weg. Es ist der richtige Weg, Sabine. Ich glaube aber nicht, dass er es verstehen würde, wenn ich es ihm sagen würde. Letztendlich ist das dann auch noch egal, Sabine. Ob er es versteht. Er wird es verstehen. Er wird es doch verstehen. Er kriegt doch mit, dass bei euch nichts mehr läuft. Dass das keine innige, harmonische Liebe ist. Ja, dazu muss ich sagen, also wenn er zu Hause ist, verstehen wir uns nicht schlecht. Ja gut, es ist ein eingespieltes Team wahrscheinlich. Ihr seid eher Freunde vielleicht. Vielleicht ist es ja sogar so hinzubiegen, dass du ihm das anbietest, wenn du hast ja Achtung vor ihm, das höre ich ja. Dass du ihm das anbietest, dass ihr euch als Ehepaar trennt, aber versucht, als erwachsene Menschen eine freundschaftliche Ebene zu behalten. Das würde er nie akzeptieren. Ja. Aber du sagst, er versteht es nicht. Aber er wird es verstehen, wenn du ihm sagst, dass die Liebe erloschen ist. Das muss man dann verstehen. Ich will ihm aber im Grunde genommen auch nicht wehtun. Du musst ihm aber wehtun. Die Wahrheit ist manchmal schmerzlich, aber es ist dann richtig. Jetzt tust du ihm, ich will ganz krass sagen, Sabine, jetzt im Moment tust du ihm aus Feigheit nicht weh. Vielleicht nicht unbedingt nur aus Feigheit. Vielleicht auch ein bisschen aus Angst. Auch aus Angst, ja klar, klar. Denn ja, ich denke mir, wenn ich mich von ihm trenne und das andere Verhältnis ist ja auch so gut wie vorbei. Weißt du, was das Problem ist in dem Fall? Wenn du dich von ihm trennst, hast du natürlich nicht die Sicherheit, dass du quasi in ein anderes Nest hineinschlüpfen kannst. Du bist dann erstmal alleine. Ja. Du bist erstmal alleine, kannst natürlich diese Affäre noch weiterlaufen lassen, aber du bist alleine. Die Sicherheit ist dahin. Im Moment ist es keine Affäre mehr, muss ich dazu sagen. Wie würdest du es benennen? Nee, im Moment ist es eigentlich vorbei. Also im Moment telefonieren wir zwar noch manchmal, aber alles andere, ich sag's mal einfach, er ist mittlerweile wieder so weit, dass er das Gefühl hat, er müsste sich auch wieder von mir trennen. Mhm. Also auch ein langjähriges Hin und Her und Hickhack. Ja. Mhm. Ja. Und eine Chance, dass ihr beide ein richtiges Paar, ein ganz offen, öffentliches Paar werdet, siehst du gar nicht. Sagen wir mal so, also wenn ich seinen Worten Glauben schenken kann, dann weiß ich, dass er mich liebt und dass es also für ihn eigentlich nichts Schöneres gäbe. Aber es gibt eben halt Situationen. Ich finde, dass du, wenn du diesen Schritt machst, dass du dich scheiden lässt, darfst du niemals im Visier haben, die Hoffnung, dass du dadurch dann diesen Mann sofort gewinnst. Du musst Nein, ich habe eher das Gefühl, also wenn ich mich scheiden lasse, ist er viel, viel weiter weg von mir. Noch viel weiter. Ich wollte damit nur sagen, dass dieser Mann, der Nachbar, nicht ein großes Kriterium sein darf bei der Entscheidung der Scheidung. Das Kriterium muss sein, dass eure Ehe nicht mehr funktioniert. Und dass daher der ehrlichere Weg ist zu sagen, komm, wir trennen uns lieber. Also ich denke mir, bei einer Trennung hat er eigentlich so überhaupt gar kein Gewicht. Das finde ich auch gut. Weil ich einfach sehe, dass die Trennung, wenn, dann kommt sie für mich und meinen Mann und nicht für jemand anderes. Also sie ist doch, mal abgesehen von dem Nachbarn, auch du bist ja nur auch erst 42 Jahre alt. Eine Trennung würde für dich ja auch bedeuten, nachdem du dich dann erstmal eingelebt hast in dem neuen Leben, dass du auch eine neue Chance bekommst für einen neuen Lebensabschnitt. Vielleicht für eine ganz andere neue Liebe. Und ja, jetzt, weißt du, Domian, das ist das Problem. Ich weiß und ich will es auch gar nicht. Ich liebe diesen Mann. Den Nachbarn? Ja. Ja, aber du liebst deinen Mann nicht. Und also erst Nein, mal, aber ich will auch keine andere Liebe. Warte erst mal ab. Der erste Schritt ist, dass du dich von deinem Mann trennst. Und wie sich die Dinge dann weiterentwickeln, muss man sehen. Vielleicht ergibt sich ja doch was mit dem Nachbarn. Vielleicht. Aber du musst erst mal dein Leben in Ordnung bringen. Und das hast du nicht in Ordnung im Moment. Das stimmt. Das weiß ich. Und das ist auch das, was dich im Moment so kaputt macht. Glaube ich. Kann ich gut verstehen. Sabine, jetzt haben wir 10 Minuten miteinander geredet. Das ist ziemlich lange hier für meine Sendung. Ja, ich weiß. Aber ich könnte mir vorstellen, dass du noch gerne noch ein bisschen länger reden möchtest. Ich habe einfach das Gefühl, ich habe überlegt, ob ich vielleicht einen Psychologen aussuchen würde. Weil letztendlich alle, mit denen ich rede, die kennen mich und ich glaube immer, die kennen auch meinen Mann und die finden das schade, dass das so nicht läuft. Und weißt du was, ich bin sicher. Also ich biete dir jetzt natürlich an, dass du mit meiner Psychologin noch redest. Mhm. Und das fände ich auch gut. Ja. Aber ich bin sicher, dass das Resümee des Gesprächs mit Elke auch sein wird, dass sie sagt, das musst du allein entscheiden. Da hilft auch kein Psychologe irgendwann bei. Ja, aber ich möchte auch jemanden haben, der mir sagt, was ich tun muss. Der mich vielleicht auf den Weg bringt, das zu tun. Weil alleine schaffe ich es nicht. Ja. Dann rede mal mit Elke. Wollen wir es so machen? Ja. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich Thomas. Und der ist 30 Jahre alt. Thomas? Hallo. Ja, hi. Grüß dich, Domian. Ja, mein Thema. Ich bin am Donnerstagabend arbeiten. Hab meinen Freund nicht erreicht. Den ganzen Tag, was ungewöhnlich ist, aber auch nicht auf der Arbeit. Hab dann abends seine Eltern angerufen, hab gesagt, hier, irgendwas stimmt nicht. Guck doch mal, ob der daheim ist. war mein Akku vom Handy leer. Ich komme Freitagmorgens nach Hause und um 8:30. Ich war um 7:45 daheim. Rief mich seine Mutter an und hat mir gesagt, dass sie ihn in der Wohnung gefunden haben. Er hatte am Mittwoch Tabletten aus dem Krankenhaus mitgenommen und hat sich von Donnerstag auf Freitag letzte Woche das Leben genommen. Das war dein Freund, dein Geliebter? Ja. Wie lange wart ihr zusammen? Ein gutes Jahr. Hat dich das jetzt vollkommen überrascht? Ja. Er hat nie eine Andeutung gemacht, dass er keinen Spaß mehr, keinen Sinn mehr im Leben sieht? Gar nichts. Gar nichts? Überhaupt nichts. Er war am Anfang letzte Woche beim Arzt, bei meiner Freundin, die ist Ärztin. Hm. Wegen Magen-Darm-Probleme, die hatte ich aber auch, eine Magen-Darm-Grippe. Er war wie immer, am Mittwoch haben wir noch Pläne gemacht für den Samstag, für die Karnevalssitzung, wo wir Karten hatten. Ja. Kann es sein, dass bei diesem Arztbesuch irgendetwas festgestellt wurde, eine schlimme Krankheit, mit der er nicht fertig wurde, mit der Diagnose? Ich weiß es nicht. Ich habe auch mit meiner Ärztin schon darüber gesprochen und sie wird es mir auch mit Sicherheit sagen. Mhm. Aber ich will es im Moment auch gar nicht wissen. Mhm. Ich habe auch noch nicht weinen können. Ich stürze mich in sinnlose Arbeit, in sinnlose Beschäftigung. Ich rödel hier daheim rum und habe jetzt die Bilder alle abgehängt und habe sie wieder aufgehängt, habe sie wieder abgehängt und heute Mittag ist die Beerdigung und ich weiß nicht so recht, wie ich damit umgehen soll. Wie war denn eure Beziehung? Es war die Liebe meines Lebens, unseres Lebens. Wir haben es beide geliebt. Es war eine sehr innige, eine sehr tiefe, eine sehr schöne Beziehung. Und er hat dir nichts hinterlassen? Gar nichts. Nicht mal einen Satz, gar nichts, überhaupt nichts. Ist es ganz sicher, dass kein Verbrechen vorliegt? Todsicher. Hm. Die Tabletten sind Mittwoch aus dem Krankenhaus verschwunden. War er Arzt? Nee, Pfleger. Pfleger. Hm. Er hat die aus dem Giftschrank raus. Man hat sie bei ihm auch auf dem Tisch gefunden. Also muss er das ja schon für sich geplant haben am Mittwoch. Hm. Und wir haben am Mittwoch noch, es war noch alles absolut normal. Ich hatte überhaupt keinen Grund, auch nur ansatzweise an so etwas zu denken. Mhm. Hast du mit gemeinsamen, sehr engen Freunden schon Kontakt gehabt? Nur mit unserer besten Freundin. Was meint die? Die kann ich sagen. Die ist genauso ratlos wie du? Die ist noch viel schlimmer dran wie ich. Die Eltern, hast du einen einigermaßen guten Kontakt zu den Eltern? Sehr guten Kontakt. Für die ist es auch ganz rätselhaft. Ja, absolut. Es weiß keiner, was passiert ist. Es weiß keiner, was ausschlaggebend dafür war, dass er diesen Blackout hatte. Ich weiß es nicht. Es ist mir unbegreiflich. Es klingt sehr unbegreiflich, ja. Es ist auch unbegreiflich. Wenn alles im Prinzip gut ist und er hat einen tollen Freund und ihr habt euch sehr lieb gehabt. Ja. Deswegen kam mir gerade die Idee mit der Krankheit, dass er vielleicht irgendwas erfahren hat und eine Kurzschlussreaktion letztendlich das Ganze ist. Ich weiß es nicht, ob was anderes noch eine Rolle spielt. Er hatte vor einiger Zeit mal, das hat er mir so ansatzweise erzählt, jemanden kennengelernt, der wohl Parapsychologie betreibt und er hat sich da sehr unwohl gefühlt und das hat er mir so ansatzweise mal erzählt, aber das war für mich auch kein Problem. Ich meine Gott, so Menschen lernt man immer wieder mal kennen, die gewisse Fähigkeiten haben und das vielleicht auch beim Labilen anwenden, aber... Was hat er denn mit diesen Menschen gemacht oder was? Nee, er hat mir nur gesagt, wir hatten ein Gespräch und derjenige hat mir erzählt aus meiner Vergangenheit, der wusste ziemlich viel über mich und kennt mich überhaupt nicht. Und aber er hat dir da keine Einzelheiten erzählt? Nee, überhaupt nicht. Aber es ist ja interessant, dass dir das jetzt einfällt in diesem Unglück. Also wäre das irgendein Indiz, eine Spur, die zu irgendetwas führen könnte? Dafür ist er mir zu stark in seiner Art, in seinem Wesen. Ich bin da eher schon ein bisschen sentimentaler und empfänglicher für sowas. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass das der Grund gewesen sein kann. Thomas, mir tut das jetzt irrsinnig leid. Du hörst die Musik und unsere Sendung ist gleich zu Ende. Ja. Ich kann dir nur von meiner Seite aus mein tiefstes Beileid aussprechen und dir natürlich jetzt auch gleich noch anbieten, mit meiner Psychologin zu sprechen. Wir werden jetzt gleich vom Sender weggenommen. Ich verabschiede mich jetzt von dir und wir werden dich gleich nochmal anrufen. Okay. Okay, tschüss Thomas. Danke dir, Tom. Tschüss. Das war's für heute Nacht. Morgen heißt unser Thema Im Rausch passiert. Ich sag tschüss.